Flieger waren über der Stadt. Unheilkündende Vögel. Der Lärm der Motoren war Donner, war Hagel, war Sturm. Sturm, Hagel und Donner, täglich und nächtlich. Anflug und Abflug, Übungen des Todes. Ein hohles Getöse, ein Beben, ein Erinnern in den Ruinen. Noch waren die Bombenschächte der Flugzeuge leer. Die Auguren lächelten. Niemand blickte zum Himmel auf. Öl aus den Adern der Erde. Steinöl. Quallenblut. Fett der Saurier. Panzer der Echsen. Das Grün der Farnwälder. Versunkene Natur. Zeit vor dem Menschen. Vergrabenes Erbe. Von Zwergen bewacht. Geizig, zauberkundig und böse. Der Teufelsschatz, er wurde ans Licht geholt. Er wurde dienstbar gemacht. Was schrieben die Zeitungen? Krieg um Öl. Verschärfung im Konflikt. Der Volkswille, das Öl den Eingeborenen. Die Flotte ohne Öl. Anschlag auf die Pipeline. Truppen schützen Bohrtürme. Das Öl hielt die Flieger am Himmel. Es hielt die Presse in Atem. Es ängstigte die Menschen und trieb mit schwächeren Detonationen die leichten Motorräder der Zeitungsfahrer. Mit klammen Händen, missmutig fluchend, windgeschüttelt, regennass, bierdumpf, Tabak verbeizt, unausgeschlafen, alpgequält, auf der Haut noch den Hauch des Nachtgenossen, des Lebensgefährten, Reisen in der Schulter, Rheuma im Knie, empfingen die Händler die druckfrische Ware. Das Frühjahr war kalt. Spannung. Konflikt. Man lebte im Spannungsfeld östliche Welt, westliche Welt. Man lebte an der Nahtstelle. Vielleicht an der Bruchstelle. Die Zeit war kostbar. Sie war eine Atempause auf dem Schlachtfeld und man hatte noch nicht richtig Atem geholt. Wieder wurde gerüstet. Sie redeten von Aufbau und bereiteten den Abbruch vor. Sie ließen weiter zerbrechen, was schon angebrochen war. Deutschland war in zwei Teile gebrochen. Das Zeitungspapier roch nach heiß gelaufenen Maschinen. Eisenhower inspiziert in Bundesrepublik. Wehrbeitrag gefordert. Adenauer gegen Neutralisierung. Konferenz in Sackgasse. Die Illustrierten lebten von den Erinnerungen der Flieger und Feldherren, den Beichten der strammen Mitläufer, den Memoiren der Tapferen, der Aufrechten, Unschuldigen, Überraschten, Übertölpelten. Über Kragen mit Eichenlaub und Kreuzen blickten sie grimmig von den Wänden der Kioske. Die Flieger, die am Himmel rumorten, waren die Flieger der anderen. Tauben im Gras. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Musik Günter Lenz. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Teil 1. Philipp verließ das Hotel, in dem er die Nacht verbracht, aber kaum geschlafen hatte. Das Hotel zum Lamm, in einer Gasse der Altstadt. Er hatte wach auf der harten Matratze gelegen. Dem Bett der Handlungsreisenden, der blumenlosen Wiese der Paarung. Ich habe mich der Verzweiflung hingegeben, einer Sünde. Das Hotel war ein Neubau. Ein Vorhang war mit dem Muster einer Bauhaustapete bedruckt. In regelmäßigen Abständen leuchtete der Schein eines Leuchtschildes, das Gäste für den gegenüberliegenden EKT-Club anlocken sollte. Unter seinem Fenster schimpften Spieler, die ihr Geld verloren hatten. Betrunkene torkelten aus dem Bräuhaus. Sie pissten gegen die Häuser und sangen »Die Infanterie, die Infanterie«. Verabschiedete, geschlagene Eroberer. Auf den Stiegen des Hauses war ein fortwährendes Kommen und Gehen. »Das Hotel ist ein Bienenstock des Teufels«, und jedermann in dieser Hölle scheint zur Schlaflosigkeit verdammt. Hinter den windigen Wänden wird gejohlt, gerülpst und Dreck weggespült. Bleiben Sie noch? Der Wirt fragte es grob, und seine kalten Augen, todbitter im glatten, ranzigen Fett befriedigter Fresslust, gesättigten Durstes, im Ehebett sauer gewordener Geilheit, blickten Philipp misstrauisch an. Philipp war am Abend ohne Gepäck in das Hotel gekommen. Es hatte geregnet, sein Schirm war nass gewesen und außer dem Schirm hatte er nichts bei sich gehabt. Würde er noch bleiben? Er wusste es nicht. Ja, Ich zahle für 2 Tage. Der Wirt betrachtete Philipps Meldezettel. Sie wohnen hier in der Fuchsstraße. Meine Wohnung wird geweist. Es war eine lächerliche Ausrede. Jeder musste merken, dass es eine Ausrede war. Er wird denken, ich verstecke mich. Er wird sich genau denken, was los ist. Er wird denken, dass man mich sucht. Es regnete nicht mehr. Philipp trat aus der Bräuhausgasse auf den Böttcherplatz. Er zögerte vor dem Haupteingang des Bräuhauses. Am Morgen ein geschlossener Schlund, aus dem es nach Erbrochenem dunstet. Auf der anderen Seite des Platzes lag das Café Schön, der Club der amerikanischen Negersoldaten. Die Vorhänge hinter den großen Spiegelfenstern waren zur Seite gezogen. Die Stühle standen auf den Tischen. 2 Frauen spülten den Unrat der Nacht auf die Straße. 2 alte Männer kehrten den Platz. Sie wirbelten Bierdeckel, Luftschlangen, Narrenkappen der Trinker, zerknüllte Zigarettenpackungen, geplatzte Gummiballons auf. Es war eine schmutzige Flut, die mit jedem Besenstoß der Männer Philipp näher rückte. Frau Behrendt hatte es sich gemütlich gemacht. Ein Scheit prasselte im Ofen. Die Tochter der Hausbesorgerin brachte die Milch. Die Milch, Frau Obermusikmeister. Geflüstert oder gerufen, die Anrede zauberte das Bild schöner Tage. Aufrecht schritt der Musikmeister an der Spitze des Regiments durch die Stadt. Die Fahne hoch, die Beine hoch, die Arme hoch. Die Platzmusik im Waldpavillon. Der Meister dirigiert den Freischütz. Für diese Stunde der Kunst sah sich Frau Behrendt aufgenommen in den Kreis der Damen des Regiments. Ihre Hände ruhten in Filethandschuhen auf den bunt gewürfelten Leinen der Kaffeetafel. Frau Behrendts Brust hob und senkte sich, den Wogen des Meeres gleich, am Gartentisch der Wirtschaft. Frau Major bot liebenswürdig das Mitgebrachte an, das Selbstgebackene, die Schichttorte aus 3 Mousse. In den Ofen geschoben, während der Major auf dem Pferde saß, den Kasernenhof kommandierte, das Aufmarschmarsch und dazu die Paukenwirbel der Wolfschlucht. Konnten Sie uns nicht in Frieden lassen? Ich habe diesen Krieg nicht gewollt. Der Krieg verseucht die Männer. Beethovens Totenmaske musterte bleich und streng die enge Mansarde. Ein bronzebärtiger und barrettierter Wagner balancierte vergrämt auf einem Stoß klassischer Klavierauszüge der vergilbenen Hinterlassenschaft des Musikmeisters, der sich in irgendeiner vom Führer besetzten und dann wieder verlorenen Gegend Europas an eine bemalte Schlampe gehängt hatte und nun in Gott weiß was für Kaffeehäusern für Neger und Veronikas, wenn ich nach Alabama komm, spielte. Der Musikmeister zahlte die Mansarde. Er zahlte das Scheit im Ofen. Die Milch in der Flasche, den Kaffee im Topf. Er zahlte es vom Alabama Sündenlohn. Ein Tribut an die Ehrbarkeit. Was hilft's? Alles wird teurer. Und wieder sind es Schleichwege, die zu den Annehmlichkeiten des Daseins führen. Frau Behrendt trank Maxwell Coffee. Sie kaufte den Kaffee beim Juden. Beim Juden. Schwarzhaarige, gebrochenes Deutsch sprechende Leute. Unerwünschte Ausländer, Hergewehte. Die einen vorwurfsvoll aus dunkel schimmernden, nachtverwobenen Augen ansehen, von Gas- und Grabgräben wohl sprechen wollen und Hinrichtungsstätten im Morgengrauen. Sie lassen uns nichts, nichts, sagt die Lebensmittelhändlerin. Sie wollen uns zugrunde richten. In der Villa der Lebensmittelhändlerin wohnten die Amis. Sie wohnten seit 4 Jahren in dem beschlagnahmten Haus. Nun gibt es wieder alles. Bei uns jedenfalls. Wo ist der Sieger? Ich will ihn begrenzen. Die Amis waren reich. Ihre Automobile glichen Schiffen, heimgekehrten Karavellen des Kolumbus. Philipp kam mit der Zeit nicht zurecht. Der Augenblick ist wie ein lebendes Bild. Der possierliche Gegenstand einer Erstarrung, das Dasein in Gips gegossen. Ein Rauch, der Husten hervorruft, umschwebt es wie eine karikierende Arabeske. Und Philipp war wieder ein kleiner Junge im Kieler Anzug. Und er saß in einer Kleinstadt auf einem Stuhl im Deutschen Saal. Und die Damen des Luisenbundes führten auf der Bühne aus der vaterländischen Geschichte vor. Germania und ihre Kinder. Das liebte man damals. Und die Tochter des Rektors hielt die Pfanne mit dem brennenden Pech. Dass der Szene wohl etwas Feierliches, Dauerndes, dem Tag Entrücktes geben sollte. Eva, die Tochter des Rektors, ist schon lange tot. Die Jungen sind tot, die neben mir auf den Stühlen des Deutschen Saales gesessen haben. Die Stadt war eine tote Stadt. Eine Stadt irgendwo in Masuren. Zugleich aber rast dieselbe Zeit, die doch wiederum stillsteht. Woher? Wohin? Ich, Philipp, stehe noch dazu außerhalb dieses Applaus der Zeit. Nicht eigentlich ausgestoßen aus dem Strom, sondern ursprünglich auf einen Posten gerufen, einen ehrenvollen Posten vielleicht, weil ich alles beobachten soll. Aber das Dumme ist, dass mir schwindlig wird und dass ich gar nichts beobachten kann. Schließlich nur ein Wogen sehe, in dem einige Jahreszahlen wie Signale aufleuchten. Schon nicht mehr natürliche Zeichen, künstlich, listig errichtete Bojen in der Zeitsee. Und aus dem Wasser der Unendlichkeit hebt sich ein gefrorenes, nichtssagendes, dem Gelächter schon überantwortetes Bild. Odysseus Cotton verließ den Bahnhof. Am schlenkernden Arm, in der braunen Hand, baumelte ein Köfferchen. Odysseus Cotton war nicht allein. Eine Stimme begleitete ihn. Aus dem Koffer kam die Stimme. Stimme einer Negerin. Die Stimme sang Night and Day. Sie schirmte mit ihrem Klang den Kofferträger gegen den Platz vor dem Bahnhof, umschlang ihn wie Glieder der Liebenden, wärmte ihn in der Fremde, zeltete ihn ein. Odysseus Cotton stand unschlüssig. Er schaute über die Taxistände, blickte zum Warenhaus Hohn hinüber, sah Kinder, Frauen, Männer, die Deutschen. Wer sind die? Was denken die? Wie träumen und leben sie? Sind sie Freunde? Feinde? Er hatte Vertrauen. Ein Tag lag vor ihm. Der Tag bot sich allen. Unter dem Vordach des Bahnhofs wartete Josef, der Dienstmann. Die rote Dienstmannsmütze saß streng, militärisch gerade auf dem kahlen Haupt. Josef ergatterte die Aufträge in Demut und auch mit List. Er kannte die Menschen. Er wusste, für sich einzunehmen. Manche Tasche wurde ihm gereicht, die man ihm nicht hatte geben wollen. Er traute dem Tag. Er sah Odysseus Cotton. Er liebäugelte mit dem Köfferchen, aus dem die Musik klang. Sie, Wisser, ich tragen. Okay. Er störte sich nicht an dem Gesang, der das Zelt um Odysseus baute. Er griff in die fremde Welt, drängte die braune Hand vom Bügel des Koffers, drängte sich klein, bescheiden, standhaft, freundlich gegen den dunklen Riesen, King Kong, der ihn überragte. Josef vermutete Freigebigkeit. Ich sehe eine Brotzeit. Ich sehe ein Bier. Die schwere Tür der Telefonzelle schlug hinter Philipp zu. Das Glas isolierte ihn von dem Treiben auf dem Bahnhofsvorplatz. Philipp wusste noch immer nicht, wie er den Tag verbringen sollte. Er fühlte sich wie eine der leeren Packungen, die der Besen zum Kehricht gefegt hatte. Nutzlos. Seine Bestimmung beraubt. Welcher Bestimmung? Bin ich zu etwas bestimmt? Habe ich mich dieser Bestimmung entzogen und kann man sich überhaupt, vorausgesetzt, es gibt sie, seiner Bestimmung entziehen? Er hätte heimgehen können. Er konnte nach Hause in die Fuchsstraße gehen. Der Frühling setzte sich durch. Im verwilderten Garten der Villa blühte das Unkraut. Nach Hause? ein Unterstand, in den es hineinprasselt. Emilia wird sich gegen morgen wohl beruhigt haben. In die Türen werden Schrammen getreten, in die Wände Löcher gestoßen, Porzellan wird zerschlagen sein. Emilia, von ihrem Toben erschöpft, von ihren Träumen ermattet, ihre Angst geschlagen, liegt auf dem rosa Erbbett, dem Totenbett der Urmutter, die noch ein schönes Leben gelebt hat. Heringsdorf, Paris, Nizza, die Goldwährung und den Glanz des wirklichen geheimen Kommerzienrattitels. Die Hunde, die Katzen, der Papagei, eifersüchtig aufeinander und feindeinander, aber in einer gemeinsamen Front des Hasses gegen mich vereint. Philipp rief Dr. Behude an. Vergebens. Der Psychiater war noch nicht in seine Praxis zurückgekehrt. Philipp versprach sich keine Deutung, keine Erhellung, weder Vertrauen noch Mut. Aber es war ihm zu einer Gewohnheit geworden, sich in das dunkle Behandlungszimmer zu legen und den Gedanken freien Lauf zu lassen. Der Papagei krächzte. Karma, der Gott der Liebe, reitet auf einem Papagei. Die Erzählungen des Papageienbuches. Fantastisch und obszön. Die Minderjährige nahm sie aus dem Schrank des Vaters, versteckte sie unter dem Bett. Der Papagei, auf den alten Darstellungen der Heiligen Familie. Symbol der unbefleckten Empfängnis. Es war ein behäbiger Rosella-Papagei, rundlich wie eine alte, erfolgreiche Schauspielerin. Rot, gelb, agavengrün, stahlblau sein Gefieder, das Kleid, das er grimmig schüttelte. Die Freiheit war vergessen. War ein vergessener, schon nicht mehr wahrer Traum. Der Vogel krächzte. Nicht nach Freiheit krächzte er. Jammerte nach Licht, dem Beiseitestoßen der schweren Vorhänge, dem Zerreißen der Zimmerdunkelheit, dem Ende der künstlich verlängerten Nacht. Auch die Hunde und die Katzen wurden unruhig. Was ist los? Emilia lag noch unter der Decke der Nacht. Was ist denn schon wieder? Die draußen schon seit Stunden vergangen war. Philipp! Sie lauschte. Philipp hat mich verlassen. Sie knipste die Bettlampe an, sprang auf, rannte nackt durch das Zimmer, drehte den Schalter für das Deckenlicht. Silberne Kerzenbirnen, die sich in Grünspan bedeckten Mispelzweigen liegten. Wandarme entflammten. Licht, das sich in Spiegeln wiederholte, vervielfachte und von Lichtschirmen gefärbt, gelb und rötlich, wie gelbe und rötliche Schatten auf die Haut der Frau fiel. Auf ihren fast noch kindlichen Leib. Die hohen Beine, die kleinen Brüste, die schmalen Hüften, den glatten, elastischen Bauch. Sie lief in Philipps Zimmer und das natürliche Licht des trüben Tages, das hier durch das unverhüllte Fenster drang, ließ ihre hübsche Gestalt plötzlich erbleichen. Sie betrachtete den Tisch mit der Schreibmaschine, das weiße, unbeschriebene Papier, die Requisiten der Arbeit, die sie verabscheute und von der sie sich Wunder versprach. Ruhm. Reichtum. Sicherheit. Über Nacht gewonnen. In einer Rauschnacht, in der Philipp ein bedeutendes Werk schreiben wird. In einer Nacht. Doch nicht an vielen Tagen. Nicht in einer Art Dienst. Nicht mit dem stetigen Geklapper der kleinen Schreibmaschine. Er ist unfähig. Ich hasse dich. Ich hasse dich! Er ist gegangen. Er ist mir entlaufen. Er wird wiederkommen. Wo soll er auch hingehen? Sie stand nackend in dem Arbeitsraum, nackt in dem Tageslicht. Eine Straßenbahn fuhr vorüber. Emilias Schultern sackten ein. Die Schlüsselbeinknochen traten hervor. Ihr Fleisch verlor an Frische und ihre Haut, ihre Jugend, war wie mit abgestandener, mit geronnener Milch übergossen. Für eine Sekunde käsig, säuerlich. Krümelig. Sie legte sich auf das rillige Ledersofa, das fest und kalt wie ein Doktorbett und darum ihr unheimlich war, und sie dachte an Philipp. Zauberte ihn durch Denken herbei, zwang ihn in den Raum zurück. Den komischen, den unfähigen, den Nicht-Geschäftsmann, den Gefährten, den Geliebten und Gehassten, den Schänder und Geschändeten. Sie steckte einen Finger in den Mund, umzüngelte ihn, feuchtete ihn an. Ein kleines Mädchen, nachdenklich, verlassen, ratlos. Streichle mich. Sie nahm den Finger, spielte an sich, ließ ihn in sich eindringen und fiel in die tiefe Betäubung der Lust. Sie wollte vergessen. Vergessen die entwerteten Hypotheken, der enteigneten Rechte. Der Materie entkommen, dem Geist nun sich hingeben, dem bisher nicht Geachteten, dem Verkannten. Er war ein neuer Retter. Seine schwerelosen Kräfte, les fleurs du mal, Blumen aus dem Nichts, der Trost in Dachkammern, in verfallenen Villen. Une saison en enfer. Il semblait que ce fût un sinistre lavoir, toujours accablé de la pluie noire. Ben, Gottfried, frühe Gedichte. Oh, la morgue ist dunkel, süß, ohne nie. Der Geruch nie wieder geschmeckter Bonbons auf dem Ausflug mit den Freundinnen. Der Lido von Venedig, ja. Die Kinder der Wohlhabenden, à la recherche du temps perdu. Ich ekle mich nicht. Ich treibe dunkle, süße Onanie. Das Selbst, die Existenz und die Philosophie der Existenz. Millionärin war mal, es war einmal die Reisen der Großmutter. Wirkliche geheime Kommerzienrätin. Onanie, dunkle, süße. Die Promenade des Anglais, die Reiherhütte, in Kairo, Shepherd's Hotel, Mina House Hotel, vor den Pyramiden. Ich sterbe jung, Admet, der junge Gide, in Biskra, Limoralist, hier, Liebe ohne Namen, ja. Der wirkliche geheime Stab, Pomfinibre, Millionen, Millionen nicht in Gold. Ich liebe. Wer liebt mich? Das Gen. Der Kern des befruchteten Eis. Brauch mich nicht vorzusehen. 12-mal regelmäßig. Der Mond. Kein Arzt. Alle Ärzte lüstern. Mein Schoß. Körper gehört mir. Ja. Kein Leiden. Dunkle, süße Schuftigkeit. Erschöpfung perlte auf ihre Stirn. Wasser sammelte sich in ihren Haaren. Und vor ihrem glänzenden, im feuchten, schwimmenden Blick schien Philipps Schreibtisch ihr wieder der Ort des Zauberns. Ein gehasster Ort freilich, aber die Stätte des möglichen Wunders zu sein. Sie taumelte. Taumelte nackt zum Schreibtisch, nahm ein Blatt vom Stoß des weißen, unbeschriebenen Papiers, vom Häufchen der Reinheit der ungeschehenen Empfängnis, spannte es in die kleine Maschine ein und tippte vorsichtig mit einem Finger. Sei nicht böse. Ich liebe dich doch, Philipp. Bleib bei mir. Er liebte sie nicht. Warum sollte ich sie lieben? Ich bin nicht weiter stolz auf die Verwandtschaft. Gleichmut erfüllte ihn. Warum sollte ich mich gerührt fühlen? Keine besondere Empfindung bedrängte oder weitete die Brust. Die dort unten wohnten, beschäftigten Richard nicht mehr als andere alte Völker. Er war jung, er war neugierig. Er würde sich's anschauen, das Land der Väter. Sie flogen den Rhein aufwärts. Die Vaterland mag's ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Lied des Vaters, als er 18 war. Lied des Wilhelm Kirsch in Schulklassen, in Kasernenstuben, auf dem Exerzierplatz, auf Märschen gesungen. Wacht im Rhein. Nicht erfüllte Wacht. Missverstandene Wacht. Richard Kirsch, Soldat der US-Luftwaffe, der den Fluss von oben betrachtete. Wenn ich etwas älter wäre, dann hätte ich auch hier fliegen, hier zerstören und hier sterben können. Wir hätten Bomben gebracht, wir hätten Bomben geworfen, wir hätten einen Weihnachtsbaum angezündet. Wir hätten einen Teppich ausgelegt. Wir wären hier tot gewesen. Über Bayern trübte sich das Land ein. Als sie landeten, roch die Erde feucht. Der Flughafen roch nach Gras, nach Benzin, Auspuffgasen, Metall und nach etwas Neuem, nach der Fremde. Es war ein Backgeruch, ein Brotteiggeruch nach Gärung, Hefe und Alkohol. Appetitanregend und animierend. Es dunstete nach Biermeische aus den großen Brauereien der Stadt. Sie gingen durch die Straßen. Odysseus voran und Josef hinter ihm, die leichte Last, den guten Auftrag in der Hand, das musizierende Köfferchen. Bahama Joe mit seinem Musikgeknatter, Stimmgeschnatter. Bahama Joe mit den gestopften Trompeten, den Drums, den Schellen, dem Gequietsch, Gejaul und dem Rhythmus, der sich ausbreitete und die Mädchen ergriff. Die Mädchen, die dachten... Der Nigger. Dieser freche Nigger. Der gräuliche Nigger. Nein, ich tät's nicht, Bahama Joe. Und andere dachten... Geld haben die. So viel Geld. Ein schwarzer Soldat verdient mehr als ein Oberinspektor bei uns. Nein, ich tät es nicht, Bahama Joe. Eine Frau stand vor einem Schuhgeschäft. Sie sah im Spiegel der Scheibe den Neger vorübergehen. Sie dachte... Die Sandalen mit dem Keilabsatz, die würden mir gefallen. Wenn man mal könnte. Die Burschen haben Körper. Manneskraft. Sah mal einen Boxkampf. Vater war nachher erschöpft. Der nicht. Bahama Joe. Sie gingen vorbei an den Trinkbuden, den Stehausschenken, verboten für alliierte Soldaten. Und aus den Holzverschlägen krochen sie hervor. Die Schlepper. Die Wechsler, die Schnapper. Hey, Joe, Dollar. Joe, hast du Benzin? Joe, ein Girl? Sie saßen schon in den Buden. Sie warteten, blickten durch die Scheiben, was die Schlepper trieben. Ob sie winkten. Ein Schwarzer. Die sind gutmütig. Geben großzügig. Wer gehört sich so? Minderwertige Kerle. Zerreißen einem den Unterleib. Müssen froh sein, eine weiße Frau zu kriegen. Entwürdigung von uns. Schöne, widerliche Entwürdigung. Hey Joe, hast du was zu geben? Hey Joe, suchst du was zu kaufen? Joe, ich gebe. Joe, ich nehme. Sie wandten sich an Josef. Braucht ein Nigger deutsches Geld? Wir wechseln deinem Nigger. Will er ficken? 3 Mark für dich. Darfst zugucken, Alter. Machst die Musik. Josef und Odysseus hörten das Gewisper. Und hörten es nicht. Excuse me. Odysseus stieß sie zurück, sanft, gewaltig. Drängte sie beiseite, die kleinen, mickrigen Gauner, die Pickelgesichter, die Stinknasen, die ausgevögelten Burschen. Sie gingen weiter. Gingen an den Neubauten der Kinos, an den Neubauten der Hotels vorbei. Wurden von Kalkstaub berieselt, von Mörtel beworfen. Gingen durch die auf Trümmerfeldern errichteten Ladenstraßen. Die Verkehrsampeln standen auf Rot. Das rote Licht sperrte Emilia den Weg. Sie wollte zum Leihamt. Sie ahnte es. Sie wusste es. Die Perlen müssen geopfert werden. Das geknüpfte, mondbleiche Geschmeide. Emilia trug Schuhe aus echtem Schlangenleder. Aber die Absätze waren schiefgetreten. Ihre Strümpfe waren aus dem allerdünnsten Gewebe. Philipp liebt hauchdünne Strümpfe und wird zärtlich, wenn ich im Winter bei scharfem Frost mit verkühlten Waden nach Hause komme. Emilia stand missgelaunt unter der roten Ampel und blickte missmutig in den Strom des Verkehrs. Im Wagen des Konsuls, im lautlos und erschütterungsfrei gleitenden Cadillac, fuhr Mr. Edwin über die Kreuzung. Ich bin müde. Die Reise hat mich angestrengt. Er schaute entmutigt in den trüben Tag, entmutigt in die fremde Straße. Es ist das Land Goethes, das Land Winkelmanns. Über diesen Platz ist Stefan George gegangen. Ich bin übrig geblieben, allein gelassen. Alt, uralt, so alt, wie ich bin. Er drückte den somit alten, den noch immer jugendschlank gehaltenen Leib in die weichen Polster des Wagens. Der Konsulatssekretär und der literarische Impresario des Amerika-Hauses, die man zu Mr. Edwins Empfang an die Bahn geschickt hatte, saßen vor ihm auf den Klappsitzen des Wagens, beugten sich zu ihm zurück und fühlten sich verpflichtet, den berühmten, den preisgekrönten, das seltene Tier zu unterhalten. Sie deuteten auf angebliche Sehenswürdigkeiten der Stadt, sprachen über die Art, wie sie seinen Vortrag organisiert hatten, schwätzten. Es hörte sich an, als schwenkten Scheuerfrauen unermüdlich die nassen Tücher über einen staubigen Boden. Edwin rutschte noch tiefer in die Wagenecke. Was bringe ich dem Land mit? Goethe, Winkelmann, Platen. Was bringe ich mit? Komme ich mit einer Botschaft? Bringe ich Trost? Deute ich das Leid? Er sollte über die Unsterblichkeit sprechen, über die Ewigkeit des Geistes, über die unvergängliche Seele des Abendlandes. Und jetzt? Jetzt zweifle ich. Sollte ich nicht schweigen? Er hatte schon vorher die Zerstörungen des Krieges gesehen. Wem in Europa waren sie unbekannt? Er hatte sie in London gesehen, in Frankreich, in Italien. Furchtbare, unverhüllte Wunden in den Städten. Doch was ich hier, an dem wohl betroffensten Ort meiner Wanderschaft sehe, ist aufgeräumt, geordnet, verpflastert, schon wiederhergestellt. Und gerade darum so schrecklich, so hinfällig. Es ist nie wieder gut zu machen. Er sollte über Europa und für Europa sprechen. Aber wünschte er geheim vielleicht die Zerstörung, die Zertrümmerung des Gewandes, in welcher der Geliebte, der im Geist so sehr geliebte Erdteil sich zeigte? Oder war es so, dass er, Mr. Edwin, spät auf die Reise gegangen, den spät und ach, aus welchem Missverstehen gekommenen Ruhm zu kassieren, sich feiern zu lassen, dass er die Bedeutung des Vergehens kannte. Töricht! Was soll ich Ihnen sagen? Vielleicht werde ich in dieser Stadt sterben. Eine Nachricht, eine Notiz in den Abendausgaben. Ein paar Gedenkartikel in London, in Paris, in New York. Dieser schwarze Cadillac ist ein Sarg. Washington Price lenkte seine horizontblaue Limousine über die Kreuzung. Soll ich nicht? Er wusste, dass die Tankwagen in seinem Depot geheime Zapfhähne hatten. Das Risiko ist klein. Ich brauche nur mit dem Fahrer das Tanks haltbar zu machen. Ich brauche Geld. Ich will nicht unterliegen. Er wollte Carla. Und er wollte Carlas Kind. Washington Price, Sergeant in the Army. Washington musste reich sein. Er musste wenigstens vorübergehend reich sein. Hier und heute musste er reich sein. Dem Reichtum wird Carla vertrauen. Sie würde dem Geld eher vertrauen als seinen Worten. Carla wollte nicht sein Kind zur Welt bringen. Sie hatte Angst. Mein Gott, warum Angst haben? Ich bin der Beste, der Stärkste, der flinkeste Baseball-Crack der Famous Red Stars. Aber er war nicht mehr der Jüngste. Dieses mörderische Laufen um die Base. Es strengte ihn an. Er bekam keine Luft mehr. Aber ein Jahr, zwei Jahre werde ich es schon noch aushalten. Ich werde noch gut in der Arena sein. Ein rheumatischer Schmerz durchzuckte seinen Arm. Er musste zum Central Exchange fahren. Er musste Carla ein Geschenk kaufen. Er musste telefonieren. Er brauchte Geld. Gleich. Gleich aus der Linie 6 in die 11. Ich werde Dr. Fram noch treffen. Es ist gut, wenn ich ein wenig nach der Sprechstunde komme. Fram hat dann Zeit. Ich muss es loswerden. Gleich. Washington war ein guter Kerl. Wie hatte sie sich gefürchtet? Der erste Tag in der Kaserne der Schwarzen. Der Leutnant hatte gesagt, ich weiß nicht, ob sie bleiben werden. War es ein so weiter Weg vom deutschen Wehrmachtsbüro, Sekretärin des Platzkommandanten, zu den schwarzen Soldaten der US-Transporttruppe? Sie schrieb ganz gut Englisch, beugte den Kopf über die Maschine, nicht das fremde Wesen sehen, nicht die dunkle Haut. Nicht diese Geschmeidigkeit in Ebenholz, nicht den Mann, nicht den gutturalen Laut hören, nur den Text, den er diktiert. Sie musste arbeiten, sie konnte nicht bei der Mutter bleiben, nicht bei Frau Behrendt. Ich musste für meinen Jungen sorgen. Sein Vater liegt an der Wolga, vielleicht ertrunken, vielleicht begraben, verschollen in der Steppe. Ich musste was auftreiben. Man war am Verhungern. Die schlimmen Jahre 45, 46, 47, am Verhungern. Ich musste. Warum sollte ich nicht? Sind es nicht auch Menschen? Am Abend war er da. Ich bringe sie nach Hause. Er führte sie durch den Kasernengang. Die Männer standen im Gang, dunkel im Abendschatten des Ganges. Ihre Augen waren wie unruhige weiße Fledermäuse und ihre Blicke wie Haftscheiben an ihrem Leib. War sie nackt? Er saß neben ihr am Steuer des Jeeps. Wo wohnen Sie? Sie sagte es ihm. Er sprach nicht während der Fahrt. Er hielt vor ihrem Haus. Er öffnete den Wagenschlag. Er reichte ihr Schokolade, Konserven, Zigaretten. Sehr viel in jenen Tagen. Auf Wiedersehen. Nichts weiter. Jeden Abend. Er holte sie ab aus dem Büro, führte sie durch den Gang mit den wartenden, starrenden, dunklen Männern, brachte sie heim, saß stumm neben ihr im Wagen, schenkte ihr was, sagte auf Wiedersehen. Manchmal hockten wir wohl eine Stunde in dem Wagen vor meinem Haus. Stumm und ohne uns zu rühren. Auf der Straße lag damals noch der Schutt der zerbombten Gebäude. Der Wind wehte Staub auf. In der sechsten Woche hielt Carla es nicht mehr aus. Sie träumte von Negern. Im Traum wurde sie vergewaltigt. Schwarze Arme griffen nach ihr. Wie Schlangen kamen sie aus den Kellern der Ruinen. Sie sagte, ich kann nicht mehr. Er kam mit ihr auf ihr Zimmer. Am nächsten Tag kamen die Nachbarn, kamen die Bekannten. Der frühere Wehrmachtschef kam. Alle kamen sie. Wollten Zigaretten, Konserven, Kaffee, Schokolade. Sag deinem Freund Carla, dein Freund kann im Central Exchange, im amerikanischen Kaufhaus, Carla. Wenn dein Freund mal daran denken würde, Carla, Seife. Washington Price besorgte, beschaffte, brachte. Die Freunde bedankten sich leichthin. Es war, als liefere Carla einen Tribut ab. Die Freunde vergaßen, dass die Waren im amerikanischen Lager Dollars und Cents kosteten. Sie gab die Stellung in der Transportkaserne auf, zog in ein anderes Haus, wo andere Mädchen mit anderen Männern verkehrten, lebte mit Washington zusammen, war ihm treu. Liebe ich ihn? Liebe ich ihn wirklich? Fremd. Fremd, aber ich bleibe ihm treu. Treu. Das bin ich ihm schuldig. Keinem anderen. Carla wollte Washington heiraten. Sie war bereit, ihm in die Staaten zu folgen. Durch ihren ehemaligen Chef, den Platzkommandanten, der jetzt Bürovorsteher in einer Anwaltskanzlei war, ließ sie die Todeserklärung ihres an der Wolga verschollenen Mannes betreiben. Und da kam das Kind. Ein schwarzes Wesen rührte sich in ihrem Leib, kam zu früh, bereitete ihr Übelkeit. Grünes Licht. Ich muss mich beeilen. Das grüne Licht. Sie gingen weiter. Bahama, Joe. Josef blinzelte zum alten Wirtshaus hinüber. Das alte Wirtshaus zur Glocke war bis auf die Grundmauern abgebrannt und nun als Bretterhütte wiedererstanden. Josef zupfte seinen schwarzen Herrn am Ärmel. Mister, vielleicht Bier trinken wollen? Hier sehr gutes Bier. Bier. Bier. Sie gingen hinein. Gingen in die berühmte, alte, zerstörte, wieder auferstandene Glocke. Arm in Arm, Bahama Joe. Tranken. Der Schaum lag wie Schnee auf ihren Lippen. Sie wischten sie ab und tauchten wieder in die irdenen Krüge. Der Bock stieg in sie ein, rieselte süß, bitter, klebrig, aromatisch die Kehle hinunter. Bier. Bier! Odysseus und Josef prosteten einander zu. Der kleine Radioapparat stand auf dem Stuhl neben Josef. Die Glocke war gut besucht. An einem Tisch würfelten Griechen. Hey Joe, willst du setzen? Fünfmal den Einsatz. Fünfmal den Einsatz? Das sind schlechte Menschen, Mister. Hab ein Messer. Josef hob das Gesicht aus dem Bierkrug und blinzelte treu Odysseus den Herrn an. Bier! Bier! Odysseus Brust schüttelte das Lachen. Mississippi-Wellen. Wer konnte ihm was? Vor dem Schreibmaschinengeschäft zögerte Philipp. Er betrachtete die Auslage. Er öffnete die Tür. Eine Alarmvorrichtung schrillte und erschreckte ihn. Er zuckte zusammen wie ein Dieb. Die Schreibmaschinen blitzten im Neonlicht. Und Philipp hatte die Empfindung, dass ihre Tastaturen ihn angrinsten. Die Buchstabenfront wird zu einem höhnenden, offenen Maul, in dem das Alphabet mit bleckenden Zähnen nach mir schnappt. War ich nicht Schriftsteller, Herr der Schreibgeräte? Wenn ich den Mund aufmache, ein Zauberwort ausspreche, werden sie losklappern, willige Diener. Philipp wusste das Zauberwort nicht. Ich habe es vergessen. Ich habe nichts zu sagen. Er hatte den Leuten, die draußen vorübergingen, nichts zu sagen. Dann sah er das Diktiergerät. Es war ein Tonaufnahmekoffer, wie er ihn von zwei Rundfunklesungen kannte, die er aufs Magnetophonband gesprochen hatte. Und auf dem Apparat stand das Wort Reporter. Reporter heißt Berichterstatter. Bin ich ein Berichterstatter? Ich könnte mit diesem Gerät Bericht erstatten. Berichten, dass ich zu feige und zu unfähig bin, den Geschmack der Leute zu ändern. Der Ladenbesitzer sah Philipp erwartungsvoll an. Ich interessiere mich für das Diktaphon da. Der Ladenbesitzer schaltete an dem Kasten und reichte Philipp ein kleines Mikrofon. Das Tonband lief von der einen Spule auf die andere. Philipp sprach in das Mikrofon. Das neue Blatt will, dass ich Edwin interviewe. Ich könnte den Apparat hier mitnehmen. Und er würde unser Gespräch aufzeichnen. Ich werde verlegen sein, als Berichterstatter zu Edwin zu kommen. Wahrscheinlich fürchtet er Journalisten. Er wird sich verpflichtet fühlen, was Allgemeines und Verbindliches zu sagen. Es wird mich kränken, ich werde mich genieren. Natürlich kennt er mich nicht. Andererseits freue ich mich auf Edwin. Ich schätze ihn. Vielleicht wird es eine gute Begegnung. Ich könnte mit Edwin im Park spazieren gehen. Er hielt erschrocken inne. Der Geschäftsmann lächelte verbindlich. Er schaltete das Band zurück und Philipp hörte nun seine eigene Stimme seine Gedanken über das Interview mit Edwin wiedergeben. Die Stimme befremdete ihn. Seine eigene Stimme, die Worte, die sie sprach, erschreckten Philipp. Und er floh aus dem Laden. In einer gepolsterten Telefonzelle im großen Postraum des Central Exchange stand Washington Price. Er schwitzte in der geschlossenen Zelle. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und sein Taschentuch flatterte unter der matten elektrischen Birne der Zelle wie ein aufgeregter weißer Vogel in einem Käfig. Baton Rouge, Louisiana. In Baton Rouge war es 4 Uhr früh. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Die Glocke des Telefons hat sie aus dem Schlaf geschreckt. Sie stehen furchtsam im Gang des kleinen, sauberen Hauses. Washington sah sie, die beiden Alten, ihn im gestreiften Schlafanzug. Sie hatte eine Schürze schnell übergeworfen. Er sah sie im Geist, wie sie zögerten, wie sie sich fürchteten. Ach, sie ahnen es. Der Alte nimmt den Hörer und meldet sich. Der Vater, Oberaufseher im Getreidesilo. Washington spielte im Getreide, erstickte fast. Ein Kind in rot-weiß gestreiften Overalls. Ein schwarzer Kobold im Überfluss, in einem Meer von gelbem Korn. Brot. Jetzt muss ich es sagen. Carla, die weiße Frau, das Kind. Ich komme nicht heim, ich werde die weiße Frau heiraten. Ich brauche Geld. Geld, um zu heiraten, Geld, um das Kind zu retten, das kann ich Ihnen nicht sagen. Carla droht mit dem Arzt. Ich will Geld von Ersparten, der Alten. Aber wie will er leben mit ihr? Wie sich freuen, wenn sie weint? Zu eng das Haus. Das Haus im Ghetto, Onkel Toms saubere Hütte und das Rauschen der Bäume in der Allee, das gemächliche Treiben des Flusses, breit und tief. In jedem Auge wird es zu lesen sein. Weißer, unerwünscht. Washington telefoniert, spricht über den Ozean. Seine Stimme eilt der Morgenröte voraus und die Stimme des Vaters entflieht unfroh der Nacht. Und das Schild, das einmal an der Zellentür hing, die Washington hinter sich geschlossen hat, hieß »Für Juden verboten«. Präsident Roosevelt hörte damals von diesem Schild. Die Diplomaten und die Journalisten berichteten es ihm und er erzählte vom Leidensstern Davids am Kamin. Und die Rede am Kamin strahlte durch den Äther und strahlte aus dem Klangkasten neben dem Neusilberkrug in Onkel Toms Hütte und entfaltete sich in den Herzen. Washington wurde Soldat und zog in den Krieg. Vorwärts, christliche Soldaten! Und in Deutschland verschwanden die infamen Gebote. Und abgerissen, verbrannt und versteckt wurden die Tafeln des Ungesetzes, die jeden Menschen beschämten. Washington wurde dekoriert. Aber im Vaterland blieb stehen, für Schwarze verboten. Die schwarze Hand des Negers und die gelblichen, schmutzigen Hände der Griechen nahmen die Würfel, schleuderten sie auf das Tuch, ließen sie hüpfen, springen und rollen. Yeah! Odysseus hatte gewonnen. Josef zupfte ihn an der Jacke. Mister, wir gehen. Schlechte Menschen. No, man. Wieder fielen die Würfel. Oh, man. Odysseus verlor. Er blickte verwundert auf die Hände der Griechen, Taschenspielerhände, die sein Geld einsteckten. Die Bläserkapelle in der Glocke begann ihre Mittagsarbeit. Sie bliesen einen der beliebten dröhnenden Märsche. Die macht uns keiner nach! Die Leute summten den Marsch mit. Einige schlugen mit ihren Bierkrügen den Takt. Die Leute hatten die Sirenen vergessen, hatten die Bunker vergessen, die zusammenbrechenden Häuser. Die Männer dachten nicht mehr an den Schrei des Unteroffiziers, der sie in den Dreck des Kasernenhofs jagte, nicht an den Graben, die Feldverbandplätze, die Trommelfeuer, die Einkesselung, den Rückzug. Sie dachten an Einmärsche und Fahnen. Paris, wenn da der Krieg ausgewesen wäre. Es war ungerecht, dass er da nicht aus war. Sie waren um ihren Sieg betrogen worden. Odysseus verlor zum zweiten Mal. No. Die Würfel fielen gegen ihn. Es ist ein Trick. Jetzt habe ich's durchschaut. Die schwarze Hand war flinker. Odysseus griff zu. Er hatte die Würfel. Diesmal waren es die Rechten, die Gezinkten, die Ausgeheckten, die das Glück brachten, die listig immer wieder vertauschten. Er schlug sie aufs Holz. Sieg! Er warf sie aufs Neue und warf wieder das Glück. Er stieß mit den Ellbogen. Die Griechen wankten zurück. Odysseus' Rücken deckte den Tisch. Der Tisch war die Front. Er feuerte Serien ins Holz. Ein Bombardement des Glücks. Die Griechen trauten sich nicht an ihre Messer. Der schwarze Odysseus war ihnen entwischt. Christopher Gallagher war mit Paris verbunden. Er stand in der Zelle, aus der Washington Price mit Baton Rouge telefoniert hatte. Christophers Haar war rot. Seine Gesichtshaut war rau. Er sah aus wie ein Seemann, er war aber Steueranwalt. Er sprach mit Henriette, seiner Frau. Sie wohnten in Santa Ana in Kalifornien. Jetzt war Henriette in Paris. Christopher war in Deutschland. Christopher vermisste Henriette. Er hatte vorher nicht gedacht, dass er sie vermissen würde. Sie fehlte ihm. Ich verstehe dich. Aber glaube mir, es würde dir gefallen. Es würde dir sicher gefallen. Es würde dir sehr gut gefallen. Mir gefällt es auch sehr gut. Nein, ich kann nicht. Du weißt es, ich kann nicht. Henriette sah, während sie mit Christopher sprach, die Seine. Sie sah die Tuilerien in der Sonne liegen. Sie sah den lieblichen Pariser Frühlingstag. Die Landschaft vor dem Fenster glich einem Renoir. Aber ihr war es, als ob durch die Grundierung ein anderes Bild durchbräche. Ein dunkleres Gemälde. Die Seine verwandelte sich in die Spree. Und Henriette stand am Fenster eines Hauses am Kupfergraben. Und drüben lag die Museumsinsel. Lagen die preußisch-hellenischen Tempel, an denen ewig und ewig gebaut wurde. Und sie sah ihren Vater am Morgen ins Amt gehen. Er schritt wie eine menzelsche Figur, aufrecht, korrekt, stäubchenfrei, den schwarzen steifen Hut gerade über den goldenen Kneifer gesetzt, über die Brücke in sein Museum. Er lehnte es ab, in die Wohngegenden des Neuen Westens zu ziehen, aus dem Blick des Museums. Er blieb in der Wohnung am Kupfergraben, wo es karg und preußisch zuging. Blieb da auch nach seiner Entlassung und bis zu dem Tag, als sie ihn holten, ihn und die Mutter. Henriette spielte als Kind auf den Stufen des Kaiser-Friedrich-Museums mit den schmutzigen, lauten und herrischen Gören der Oranienburger Straße, den Rangen vom Montbijou-Platz und später, als sie nach der Lyzeumszeit Schauspielschülerin bei Reinhardt am Deutschen Theater war und über die Brücke zur Karlsstraße ging, riefen ihr die Halbwüchsigen zärtlich Henry zu. Und sie winkte entzückt zurück und rief Fritz und Paule. Und der korrekte, stäubchenfreie Oberregierungsrat sagte, Henriette, das geht nicht. Was geht und was geht nicht? Es ging, dass ich in Berlin den Reinhardt-Preis als beste Schülerin meines Jahrgangs bekam. Aber es ging nicht, dass ich in Süddeutschland, wohin ich verpflichtet war, die Liebhaberin in den Freiern von Eichendorff spielte. Es ging, dass ich beschimpft wurde. Es ging nicht, dass ich engagiert blieb. Es ging, dass ich mit einer Emigrantentruppe in Zürich, Prag, Amsterdam und New York tingelte. Es ging nicht, dass Vater weiter im Museum arbeitete. Es ging, dass ihm das Telefon und die Bank in den Anlagen verboten wurde. Es ging, dass ich in Los Angeles in einer Speisewirtschaft die Teller abwusch. Es ging, dass ich aus dem Tellerwischjob entlassen auf der Straße stand und dass ich hungrig die Einladung eines fremden Mannes annahm. Es ging nicht, dass Vater seinen Namen Friedrich Wilhelm Kohn behielt. Es ging, dass er Israel Kohn genannt wurde. Es ging nicht, dass der ehemalige preußische Beamte und seine Frau länger in ihrer Geburtsstadt Berlin blieben. Es ging, dass sie zu den ersten Juden gehörten, die abtransportiert wurden. Und dann hörte man nichts mehr von ihnen, bis man nach dem Krieg alles hörte. Nichts Persönliches zwar, nur das Allgemeine, die Gesichtslosigkeit des Schicksals, die Landläufigkeit des Todes. Es genügt. Du bleibst also in Paris? Aber es würde dir gefallen. Es würde dir gut gefallen. Es hat sich alles geändert. Mir gefällt es gut. Geh mal ins Bräuhaus. Gegenüber ist ein Café. Das Café Schön. Da lernte ich meine Rollen. Grüße Ezra. Er ist großartig. Er kann sich mit deinem Deutsch verständigen. Er übersetzt mir alles. Ich warte in Paris auf euch. Wir fahren dann nach Hause. Es wird herrlich sein. Zu Hause wird es herrlich sein. Sag das auch Ezra. Sag ihm, dass ich auf euch warte. Sag ihm, er soll sich alles ansehen. Sag Ezra. Ezra saß in Christophers geräumigem, mit mahagonifarbenem Holz verschalten Wagen und beobachtete ein kleines Mädchen, das den Staub vom horizontblauen Lack einer Limousine wischte. Es arbeitet so eifrig. Man könnte meinen, es putze das himmlische Fahrzeug eines Engels. Heinz hatte sich versteckt. Er war auf den Sockel des Denkmals geklettert, das den Mittelpunkt des amerikanischen Parkplatzes vor dem Central Exchange bildete, und hockte nun unter dem Pferd des Kurfürsten. Er beobachtete den Platz. Washington näherte sich seiner horizontblauen Limousine. Der Nigger. Er war der Engel, für den das kleine Mädchen das himmlische Gefährt blank gerieben hatte. Die Kleine knickste. Sie knickste und wischte mit ihrem Tuch über den Wagenschlag. Er schenkte ihr Schokolade und Bananen. Heinz unter dem Pferd des Kurfürsten wartete, bis Washington abgefahren war. Dann kletterte er vom Sockel. Er spuckte gegen die Tafel mit dem in Erz gegossenen Verzeichnis der Siege des Kurfürsten. Das war der Nigger meiner Mutter. Die Kinder guckten Heinz respektvoll an. Er imponierte ihnen, wie er dastand, spuckte und sagte: Das war der Nigger meiner Mutter. Das fleißige kleine Mädchen war zum Denkmal gekommen und aß nachdenklich die Banane. Der junge Hund beschnupperte die weggeworfene Bananenschale. Der Hund trug kein Halsband. Man hatte ihm einen Bindfaden umgebunden. Ich hab die Ami-Wagen schon gelenkt. Ich kann das alle Tage, wenn ich nur will. Meine Mutter geht mit einem Neger. Heinz konnte sich an seinen an der Wolga verschollenen Vater nicht erinnern. Eine Fotografie, die den Vater in grauer Uniform zeigte, sagte ihm nichts. Washington konnte ein guter Vater sein. Er war freundlich, er war freigebig, er strafte nicht, er war ein bekannter Sportler, er trug eine Uniform, er gehörte zu den Siegern. Aber Heinz wollte sich nicht von den anderen unterscheiden. Er wollte genau wie die anderen Jungen sein. Und die hatten weißhäutige, einheimische, überall anerkannte Väter. Manchmal wollte Heinz Washington verteidigen, aber dann wagte er nicht, eine andere Meinung als die vielen zu haben. Die Erwachsenen, die Landsleute, die Gescheiten. Und er sagte: Der Nigger. Als er sich von Ezra aus dem holzverschalten Wagen beobachtet fühlte, brüllte er in ziemlich geläufigem Englisch: Yes! She goes with a nigger. Heinz hielt den Hund am Bindfaden. Der Hund zerrte von Heinz weg. Ezra beobachtete Heinz und den Hund. Yes, she goes with a nigger. Ezras Muttersprache war Deutsch. Das war wörtlich zu nehmen. Es war die Sprache der Mutter. Älter, geheimnisvoller als das übliche und im Hause allein schickliche, das alltägliche Amerikanisch. Und die Mutter weinte. Im Kinderzimmer weinte sie. Sie weinte seltsamen Menschen nach. Verschwundenen, Geraubten, Entführten, Geschlachteten. Der jüdisch-preußische Oberregierungsrat und sein stilles, sanftes Sarah-Gretchen, abgeführt im Zuge der Liquidierung, wurden an seinem Bett in Santa Ana, Kalifornien, zu Gestalten aus Grimms deutschen Kinder- und Hausmärchen. Genauso wahr, genauso lieb, genauso traurig wie König Drosselbart, wie Däumling und Großmütterchen und der Wolf. Nun war Ezra im Dickicht, im unheimlichen Zauberwald des Traumes und des Märchens. Der Parkplatz war der Wald, die Stadt war das Dickicht. Ezra musste hier seinen Kampf bestehen. Wollen Sie den Hund verkaufen? Aus sprachlicher Unsicherheit fand er es angebracht, Sie statt Du zu sagen. Heinz empfing das Sie als Beweis des Hochmuts dieses fremden Jungen. Es war eine Zurückweisung. Ein In-Distanz-Halten. Vielleicht war das Sie wirklich als Schranke gedacht. Schutzwehr für Ezra und nicht sprachliche Verwirrung. Und er, Heinz, gebrauchte es nun auch, dies Sie und die beiden in der Kriegsfurcht gezeugten Kinder unterhielten sich. Wollen Sie den Hund kaufen? Heinz wollte den Hund gar nicht verkaufen. Es war auch nicht sein Hund. Der Hund gehörte der Kinderbande. Ezra war gar nicht darauf aus, den Hund zu kaufen. Für eine Weile hatte er zwar das Gefühl, er müsse den Hund retten, aber dann war die Hunderettung schon vergessen, war nicht das Wesentliche. Das Wesentliche war das Gespräch und etwas, was sich zeigen würde. Man sah es noch nicht. Der Traum war noch nicht so weit. Der Traum fing erst an. Ich bin Jude. Er war Katholik. Er war wie Christopher katholisch getauft und erhielt katholischen Religionsunterricht. Aber es gehörte zum Stil des Märchens, dass er Jude war. Er schaute Heinz erwartungsvoll an. Heinz wusste mit Ezras Bekenntnis nichts anzufangen. Es verblüffte ihn als undurchsichtiger Zug des anderen. Es hätte ihn auch verblüfft, wenn Ezra erzählt hätte, er sei Indianer. Will er sich interessant machen? Juden? Das sind Händler? Unreelle Geschäftsleute? Sie mögen die Deutschen nicht, ist es das? Vielleicht will er den Hund billig kaufen und ihn später teuer verkaufen. Das werde ich ihm versalzen. Für alle Fälle wiederholte Heini sein eigenes Bekenntnis. Meine Mutter, müssen Sie wissen, lebt mit einem Neger. Ezra hatte keine Berührung mit Negern, aber er wusste von weißen und schwarzen Kinderbanden, die sich bekämpften. Heinz gehört einer Negerbande an. Das ist überraschend. Ich muss vorsichtig sein. Was wollen Sie für den Hund haben? $10. Gut. Das kann man machen. Für $10 kann man es machen. Wenn der blöde Junge $10 zahlt, ist er reingefallen. Ich weiß noch nicht, wie ich's machen werde. Aber es wird schon gehen. Ich muss Christopher was vorlügen. Ich muss mir die $10 erst besorgen. Heinz dachte, scheiß Kerl, möchtest du wohl? Er sagte, erst wenn Sie mir das Geld geben, bekommen Sie den Hund. Der Hund zerrte, unbeteiligt an dem Handel, am Bindfaden. Das kleine Mädchen hatte ihm ein Stück Schokolade vom Neger von Heinz' Mutter zugeworfen. Die Schokolade lag in einer Pfütze und löste sich langsam auf. Der Hund konnte die Pfütze nicht erreichen. Ich muss erst meinen Vater fragen. Er wird mir das Geld geben. Jetzt? Ezra dachte. Hier geht es nicht. Er sagte. Nein, heute Abend. Kommen Sie zum Bräuhaus. Mein Vater und ich sind heute Abend im Bräuhaus. Okay. Washington hatte Blumen gekauft. Gelbe Stängel. Als er aus dem Wagen stieg, drang die Sonne durch den verhangenen Himmel. Das Licht reflektierte in der Karosserie der Limousine und ließ die Blumen schwefelgelb blühen. Washington fühlte, wie man ihn aus den Fenstern des Mietshauses beobachtete. Die kleinen Bürger, die hier in vielen Parteien wohnten, in jedem Raum 3, 4 Menschen. Washington ging die Treppe hinauf. Dschungeln umgaben ihn. Hinter jeder Tür standen sie und lauschten. Sie waren domestizierte Raubtiere. Sie witterten noch das Wild, aber die Zeit war nicht günstig. Die Zeit erlaubte es der Herde nicht, sich auf die fremde, in das Revier der Herde eingedrungene Kreatur zu stürzen. Washington ging durch den düsteren Korridor zu Carlas Zimmern. Aus einigen Türen beobachteten ihn die Mädchen, die sich hier mit den Soldaten trafen. Carla ist nicht da. Oh, mag nichts. Die Mädchen im Gang zeigten Washington, was sie hatten. Sie öffneten ihre Kleiderschürzen, richteten sich die Strumpfbänder, wedelten Duftwolken aus dem gefärbten Haar. Es war ein Wettstreit unter den Mädchen, ob es einer einmal gelänge, Washington ins Bett zu bekommen. Sie verstanden Washington nicht. Sie begriffen nicht, dass er kein Bordellgänger war. Washington hoffte im Wohnzimmer eine Botschaft zu finden, die Carla vielleicht hinterlassen hatte. Carla wird sicher bald zurückkehren. Vielleicht ist sie zum Friseur gegangen. Auf der Spiegelkommode standen Flaschen mit Nagellack, Gesichtswasser, Cremetöpfchen und Puderschachteln. Im Rahmen des Spiegels steckten Fotografien. Ein Bild zeigte Carlas verschollenen Ehemann, der jetzt seiner Todeserklärung, seinem amtlichen Tod entgegenging, von dem die Fessel genommen wurde, die ihn und Carla in dieser Welt verband, bis dass der Tod euch scheide. Er war in feldgrauer Uniform. Auf seiner Brust war das Hakenkreuz zu sehen, gegen das Washington zu Feld gezogen war. Washington betrachtete den Mann gleichmütig. Gleichmütig betrachtete er das Hakenkreuz auf der Brust des Mannes. Das Kreuz ist bedeutungslos geworden. Vielleicht hat das Rassenkreuz dem Mann nie etwas bedeutet. Vielleicht habe ich nie gegen dieses Kreuz gekämpft. Neben ihrem Gatten hing Carla im Rahmen des Spiegels, im Hochzeitsschmuck und mit weißem Schleier. Sie war 18 Jahre alt, als sie heiratete. 12 Jahre ist es hier. Carla war schwanger, als sie zum Standesamt ging. Carla und ihr Mann, die eben Getrauten, glaubten damals an ein Reich, dem man Kinder schenken konnte. Vertrauensvoll, pflichtgemäß und verantwortungsbewusst. Kinder, Reichtum der Nation, Ehestandsdarlehen für junge Leute. Carlas Eltern hingen auch im Rahmen des Spiegels. Frau Behrendt hatte sich mit Blumen im Arm aufnehmen lassen. Der Musikmeister war in Uniform. Heinz war als Säugling fotografiert. Ein Bild, das von größerem Format als die übrigen war, zeigte nun gar ihn selbst. Washington Price. Er war im Baseballdress mit der weißen Schirmmütze, den Fanghandschuhen und dem Schläger. Sein Gesichtsausdruck war würdig und ernst. Das war Carlas Familie. Washington gehörte zu Carlas Familie. Wo mag Carla nur sein? Was soll ich hier? Er sah sich mit seinen Blumen und den Paketen im Spiegel. Für einen Augenblick hatte Washington das Gefühl, sein Leben sei sinnlos. Ihm schwindelte vor seinem Spiegelbild. Aus einem Zimmer der Mädchen klang Radiomusik. Der amerikanische Sender spielte die Melodie »Negerhimmel« von Ellington. Die Erde ist kein Himmel. Die Erde ist bestimmt kein Negerhimmel. Aber er klammerte sich an den Gedanken, dass bald ein neues Bild im Spiegel stecken würde. Das Bild eines kleinen braunen Kindes. Das Kindes, das ich und Carla der Welt schenken wollen. Philipp war in einen Strudel lächerlicher, nur ihm bestimmter, nur auf seinen Weg wie Fallen gelegter Verwechslungen geraten, als er Edwin im Auftrage des neuen Blattes besuchen wollte. Das Abendecho, das die Namen von Dichtern nur nannte, wenn sie durch irgendwelche Verleihungen Personen des öffentlichen Lebens geworden, nicht länger zu übersehen und überdies gestorben waren, eine Erwähnung, die dann in der Spalte Ferne ereignete, sich geschah in der Rubrik des kleinen Klatsches, Kater des argentinischen Konsuls entlaufen, und Regit gestern verschieden. Dieses literarisch so überaus interessierte Blatt hatte eine Redaktionselevin in Mr. Edwins Hotel geschickt, um den berühmten Schriftsteller zu interviewen, ihn für die Leser des Abendechos zu fragen, ob er an den Dritten Weltkrieg noch in diesem Sommer glaube, was er von der neuen Badekleidung der Damen halte, und ob es seine Meinung sei, dass die Atombombe den Menschen wieder zum Affen zurückwerfen werde. Aus irgendeiner falschen Überlegung nun, vielleicht weil Philipp bekümmert aussah und weil man der jungen Schreibbeflissenen, der sich übenden Nachrichtenjägerin, gesagt hatte, das zu erlegende, preisgekrönte Tier sei ein ernster Mann, hielt sie Philipp, den unberühmten und immerhin wesentlich jüngeren, für Edwin. Und stürzte sich mit dem Englisch der Oberschule, gemischt mit dem Barslang einer amerikanischen Bekanntschaft vom letzten Fasching, auf ihn, während zwei junge Männer, Begleiter der Reporterin, Philipp mit Blitzlicht beleuchteten. Die blitzbeleuchtete Szene hatte zur Folge, dass andere Besucher der Hotelhalle, neugierig geworden, erfuhren, dass eine Verwechslung geschehen sei, und man war nun geneigt, Philipp für Edwins Sekretär zu halten. Half Philipp sich hier noch mit Schweigen und eiligem Weitergehen, so sah er sich von einer Gruppe Lehrerinnen aus Massachusetts doch eingefangen und zur Rede gestellt. Können Sie, Mr. Edwin, nicht bitten, unserer Reisegesellschaft, allesamt Lehrerinnen und, wie man wohl behaupten kann, Edwin-Verehrerinnen, eine kleine Vorlesung zu halten, ein stilles Privatissimum, uns eine Einführung in sein doch allzu schwer zugängliches, allzu dunkles und der Deutung bedürfendes Werk zu geben. Privatissimum hin und Verehrung her. Edwin wird anderes zu tun haben, als sich mit reisenden Schulweibern abzugeben. Aber Kay, unsere Jüngste, schwärmt nun wirklich für die Dichter. Für Edwin natürlich besonders. Und vielleicht, Sie werden das sicher einsehen, wird es den Gefeierten erfrischen, ihn von der Reise und in der Fremde erfrischen, von so viel junger Anmut angeschwärmt zu werden. Kurz, wagen Sie es doch, Kay zu Edwin zu führen, damit er ihr eine Widmung, ein Gedenken an den Tag ihrer Begegnung in Deutschland in ihr Exemplar seiner Gedichte schreiben kann. Die Lehrerin schob Kay ins Licht und Philipp sah sie mit Rührung an. Ich würde so empfinden, wie diese energische Dame meint, dass Edwin empfinden wird, wenn die junge Anbeterin erscheint. Philipp beneidete Edwin. Aber umso peinlicher war es nun für ihn, dass er nichts für die reizende, aus dem weiten und jungen Amerika gekommene Verehrerin der Poesie tun konnte und dass es allzu lächerlich und allzu schwer sein würde, nun von sich zu reden und all die Verwechslungen und Missverständnisse zu erklären, die hier am skurril boshaften Werk waren. Ich bin keineswegs Edwins Sekretär und selber nur gekommen, Edwin zu sprechen. Aber schon war hiermit ein neuer Irrtum geboren. Denn jeder fasste Philipps Worte so auf, dass er Edwins Freund sei, Edwins deutscher Freund, sein deutscher Kollege, in Deutschland ebenso berühmt wie Edwin in der Welt. Und die Lehrerinnen schoben gar Kay noch näher an Philipp heran. Bedauerlicherweise habe ich nicht auch ein Buch von Ihnen bereit, um Sie um Ihre Widmung bitten zu können. Kay duftete nach Reseda. Philipp liebte die Blütenwasser nicht, aber der Reseda-Duft passte gut zu Kay. Er war ein Attribut ihrer Jugend, eine Aura ihrer grünen Augen. Reseda ist hellgrün. Und von hellem Grün ist Kay. Sie ist ein hellgrüner Frühling. Er sieht mich an. Ich gefalle ihm. Er ist nicht mehr jung, aber er ist bestimmt sehr berühmt. Ich bin erst Stunden hier und schon habe ich einen deutschen Dichter kennengelernt. Wahrscheinlich arbeitet er die Nächte durch, daher ist er so blass. Oder er ist traurig, weil sein Vaterland Unglück hatte. Vielleicht trinkt er auch. Viele Dichter trinken. Er wird Rheinwein trinken. Ich möchte auch Rheinwein trinken. Ah, Catherine wird mich nicht lassen. Wozu reise ich nur? Er geht in einem Eichenwald spazieren und dichtet. Eigentlich ist ein Dichter komisch. Hemingway angelt. Es ist weniger komisch zu angeln, als im Wald spazieren zu gehen. Aber ich würde mit dem deutschen Dichter in seinem Eichenwald spazieren gehen, wenn er mich aufforderte. Aber der Dichter wird mich gar nicht auffordern. Ich bin zu jung. Vielleicht wird er Catherine auffordern oder Mildred. Aber mich würde er lieben, wenn er sich trauen würde, eine Amerikanerin zu lieben. Sie kennen Mr. Edwin sicher sehr gut. Seine Bücher. Ich lerne Deutsch bei Dr. Kaiser. Deutsche Literaturgeschichte. Oh, vielleicht habe ich schon etwas von Ihnen gelesen. Ist es nicht komisch, dass ich etwas von Ihnen gelesen habe und Sie jetzt kennenlerne? Philipp verneigte sich. Er war verlegen und fühlte sich beleidigt. Philipp war wütend. Aber er wurde auch angelockt. Er wurde angelockt von dem jungen Mädchen, von ihrer frischen, aufrechten und unbefangenen Achtung vor Werten, die auch Philipp achtete. Aber dennoch blieb es peinlich, dass ein Philipp geachtet wurde, den es gar nicht gab, den es aber leicht hätte geben können. Ein Philipp, der er hatte werden wollen, ein bedeutender Schriftsteller, dessen Werk selbst in Massachusetts gelesen wurde. Doch leider war Philipp kein bedeutender Schriftsteller geworden. Er war schließlich nur jemand, der sich Schriftsteller nannte, weil er in den Einwohnerakten als Schriftsteller geführt wurde. Tauben im Gras. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Köppen. Es wirkten mit die Erzähler Ulrich Nöten, Andrea Wolf, Simon Rühhag, Walter Renneisen, Regine Vergehn, Werner Wölbern, Imogen Kocke, Jens Harzer, Timothy Peach, Leslie Malton, Renate Schröter, Markus Scheumann, Felix von Manteuffel. Die Rollen und ihre Sprecher: Philipp, Martin Pfeifel, Emilia, Sascha X, Odysseus, Oskar Pearson, Josef, Axel Eichenberg, Susanne, Susanne Böwe, Washington Price, Calvin E. Burke, Carla, Christiane Rosbach, Frau Behrendt, Irm Hermann, Christopher, Wolfram Koch, Ezra, Moritz Pliquet, Heinz, Marian Funk, Richard, Tom Zehner, Mr. Edwin, Berthold Tötzke. In weiteren Rollen Anke Sevenich, Chris Pichler, Heinrich Giskes, Silvia Heid, Hartmut Volle, Judith Niederkofler, Friederike Ott, Marius Gavrilis, Matthias Hohn, Matthias Scheuring. Musiker, Saxophon, Jürgen Seefelder. Gitarre, Jürgen Schwab. Bass, Günther Lenz. Besetzung, Gudrun Eggert. Ton und Technik, Helmut Becker, Helmut Schick und Ursula Potyra. Regieassistenz, Evelyn Becker. Komposition und Arrangement, Günther Lenz. Hörspielbearbeitung und Regie, Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2009. Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess.